Willkommen, meine Damen und Herren, zu Händler TV, einer neuen Ausgabe mit Frank D.O.P. Meine Damen und Herren, wir starten zu den News vom heutigen Tag. Also in Georgien protestieren die Menschen gegen ein geplantes Gesetz, das die NGOs in der Finanzierungsquelle beschneiden will. Also sie müssen die Quellen dann halt in der Folgeprozedur offenlegen. Falls das Gesetz durchkommt, das ist jetzt in der ersten Lesung von drei jeweils Lesungen im georgischen Parlament zur Ansprache gekommen worden, aber das Gesetz ist noch nicht in Kraft, aber da kommen viele Menschen, zum Teil 14.000 Menschen zusammen, um dagegen zu protestieren. Ein Polizist wurde bei den Protesten verletzt und 14 wurden festgenommen. Die EU sieht daran irgendeinen Einfluss Russlands auf die Georgier, aber das Gesetz sieht halt ähnlich aus, dass die NGOs als ausländische Agenten dargestellt werden und dann ihre Finanzquellen offenlegen müssen. Ja, das sieht aber nicht so sehr jetzt nach Russland aus, also in Russland gibt es so ein Gesetz, aber die Georgier wollen die wahrscheinlich da raushalten, ihre Nichtregierungsorganisation, obwohl die EU, also Georgien und die EU näher bringen, aber halt da Einfluss nehmen in dem Land. Ja, wer will da schon zum Beispiel Oxfam haben, die dann sagen, ja, Georgien ist ein Kohlestromproduzent und Georgien hat viele Emissionen dann und kommt dann in den CO2-Emissionshandel mit rein, wenn die dann in der EU sind. Also, ja, wenn das dann zu solchen Themen kommt, dann muss man bedenken, dass das eher nicht so gut wäre für das Land. Da wollen die schon hier vorarbeiten und die NGOs dazu zwingen, ihre Quellen offenzulegen. Also, die regierende Partei, das ist der georgische Traum von Zurabashvili, Salome heißt sie, das ist die Präsidentin jetzt zur Zeit. Die erlebt jetzt da heiße Tage also und die sagen, die wollen das Gesetz halt durchbringen. Ja, das ist hier aus Georgien zum Teil, ja. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe, bleiben Sie uns gesonnen und hören Sie wieder rein. Sie können Ihre Snippets an und schicken mit Verwertungsrecht. Ihrerseits, wir verwerten Ihre Snippets, MP3-Snippets, MP3-Snippets oder auch hier journalistische Beiwerke, journalistische Texte oder Audio, Video oder visuell. Und ja, Sie können sich an Händler TV wenden, meine Damen und Herren. Das ist Ihr Frank T.O.P. Vielen Dank, Dankeschön.